langsam werden wir komplett hier. Hallo Nachtschwärmer und hallo Bundys. Unser Name ist Bundy. Ja, B-U-N-D und manchmal Y. Ja, wissen wir. Also, wie sieht's aus? Mann aus dem Bergenverschnitt, du wirst staunen. Hast du eine Überraschung für mich? Heute sind nur die Jungen dran, Al. Ich war auch mal ein junger Mann. Oh nein. Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Das war vor 100 Jahren, Al. Aber dann warf die Dunkelheit ihren roten Schatten über das Land. Das kennen wir. Ja, fröhlich wollen wir sein. Juhu! Spabababilei, ich werd dir nochmal verzeihen. Ja, fröhlich wollen wir sein. Hey, jetzt komm on! Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los, unsere Bolognese. Sehe ich den Vereinigten Bundy ruf? Now producing a new, unique record called Up, Da hatte ich ja aufgerufen, eure Produktionen mir zuzuschicken. Das gilt weiterhin. Es winkt ein Plattenvertrag. Und zwar bei Foresight Records. Und die haben sogar hier mir geschrieben. Die beste Produktion wird mit einer Übernachtung für zwei in einem 4-Sterne-Hotel in Rödermark inklusive eines Besuchs in der Diskothek Proto X belohnt. Bitte schickt eure Produktionen, die ihr selbst gemacht habt, an Radio Ringbogen, Stichwort Charlie 2000, 68 167 Mannheim. So, und da habe ich außer Konkurrenz eine Produktion jetzt bekommen vom lieben Ronny aus Bietigheim bei Rastatt. Er hat einfach mal mitgeschnitten in der Sendung und hat das ein bisschen gesammelt und zusammengeschnitten. Das wollen wir mal bringen hier. Hey, hey, hey, hey, Leute. Markus und Charlie. Hallo, hallo, hallo, Ronny. Charlie. Hallo, hallo, hallo, Ronny. Hallo, Nachtschwärmer. Hallo, Nachtschwärmer. Charlie. Charlie. Markus und Charlie. Da mache ich Charlie. Hey, hey, hey, Leute. Oh, oh, oh. Ganz viel Spaß. Da freut sich schon wieder die Stücke. Check it out. Musik, Musik.

Ganz neue Pinball Confusion. Hallo Blondie, hallo Kelly, grüß dich. Einen fröhlichen Valentinstag. Übrigens, was macht dein Bruder am Valentinstag? Kriegt er auch irgendein Geschenk oder hat er jemand benachrichtigt? Erzähl mal. Oh, ich hoffe, Bart kriegt ein Valentinstag-Geschenk. Er auch. Aber seine Chancen dafür sind so groß wie meine, eine Eins zu kriegen. Also null. Yay. Jetzt geht's beinhart ab, beinharte Action. Genug Bergstoff. Geil. Und sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht Bescheid gesagt. We've got a caller, so tell me, what's on your mind? Hi, my name's Johnny, and, I'd like to hear some more dance music on the radio. Okay, you got it. We'll be right back. Machen Sie mit beim Gewinnspiel. CD, Protonenlaser, Feuer frei! Nachtschwärmer. Olé, wir fahren kurz nach Barcelona. Olé, olé, olé, olé, olé, olé. Das Böse ist immer und überall. Hier geht's ins närrische Wochenende. Weib und der Soft, die regen uns. Na, unwahrscheinlich auf. Jo, jo, lodi, die Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Die Sau raus! Hallo Seffer? Hallo Seffer? Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Panther gehen, Chef. Hallo Seffer? Seffer? Hallo, hallo Seffer? Seffer? Seffer? Hallo Seffer? Seffer? Allen Paletti! Hallo Seffer? Seffer? Hallo, hallo Seffer? Seffer? Allen Papa-Paletti. Ist da überlüt? Hallo Chef, aber ich brauche gleich einen Beta-Blocker. Ich war nämlich hier. Er hat an den Leitungen rumgemacht. Chef, Chef, Chef, der Tore geht dazu. Da ist was, Holter, stimmt was nicht. Du musst da gucken. Hallo, hier. Hallo, Chef. Scheiße, was macht der Schalter wirklich? Der geht dich nichts an, der Schalter, L. Zieh mal an den blauen Draht, ich will sehen, was passiert. Nein, wir holen Elektriker. Sag mir, was passiert, wenn ich das mache. Nein, hör auf. Er fängt schon wieder ein. Gut, also haben wir oben doch Strom. Holst du jetzt endlich einen Elektriker? Nein, ich werde herausfinden, was dieser saublöde Schalter macht und wenn es mich umbringt. Nein, ja, den Gefallen tust du mir wahrscheinlich nicht, Al. Aber wir wissen jetzt, am besten, wir machen so. Al, ich schau mal nach hier, warum das Telefon nicht geht, oder? Dann ist die gesamte Menschheit in Gefahr. Hier ist Welle Wahnsinn. We'll be right back. Also nach schon mal, hier stimmt was nicht. Ich kriege nämlich niemanden aufs Mischpult. Ich kann zwar ans Telefon gehen, aber aufs Mischpult kommt keiner. Irgendwie ist da was, wie gesagt, Schuhverkäufer. Mit dem rechne ich dann später noch ab. Aber wie könnt ihr jetzt gewinnen? Ah, ich habe eine Idee. Wir machen so, dass es unserem Internetprovider nicht langweilig wird. Ruft er stattdessen mal da an und gebt die 5 in der Breten durch. Bei Michael 0711 696 0088. Bis das hier wieder geht, ja? Ella und ich suchen weiter den Fehler und der Michael nimmt an. 0711 696 0088. Das macht jeden fertig. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf der Schrecken. Musikalische Top-Acts. Ranne Unterhaltung, voll schlank und voll gut. Nichts ist unmöglich bei schnell, schräg und live. Das wird mit Sicherheit furchtbar. Der Hammer des Monats bei 2000. Okay, roll the drums. Tracks. Das ist der Knaller zur Zeit. Und ich habe immer noch Leitungsstörungen. Oh. Und der Schuhverkäufer und ich, wir probieren und schaffen das nicht. Kriegen das nicht hin. Ella, aber probier nicht überall rum, sonst geht gar nichts mehr. Wofür ist denn das? Da lässt du die Finger weg. Kelly, tut mir leid. Wir haben kein telefones Gerät. Geht gerade nicht. Ist schon gut. Unfälle passieren. Du bist der Beweis. Danke.

Terry Boons aus Anfang 98, einmal immer noch aktuell. Hier geht's ins närrische Wochenende, Nachtschwärmer. Und wir hatten ja hier, wir haben. Und es werden immer mehr Probleme, weil Al, ihr wisst ja, Schuhverkäufer als Elektriker, das ist eine Katastrophe, mal ehrlich. Al, hätt's lieber bleiben lassen. Wehe, mein Vater, Redner. Wie schaffe ich das alles? Ja, genau. Dein Fanclub ist wieder da, Al. Bandi! Ja, ist schon gut. Ist schon gut, Al. Auf jeden Fall ist jetzt kein Strom mehr in dem einen Zimmer, Al. Ha? Mom, wann schaltet Dad den elektrischen Strom wieder ein? Ich kann ein paar Platten spielen. Ach, hör auf, Kerl. Du brauchst keine Platten. Den Text kennst du doch. Sing einfach. Oh, Satan. Ja, Satan. Satan, ich bin deine Brut. Ist Dad Socken? Riech an seinen Schuhen. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, Meister, die soll jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Beginnt der Verfall ein bisschen früher. Damals wusste ich nicht, warum dies mit mir geschieht. Doch jetzt, wo ich hier bin, weiß ich, wo ich hingehöre. Ich gehöre zum Verfall. Und der Verfall gehört zu mir. Wie das Tageslicht zur Sonne. Wir werden sehen, wo die ganze Fahrt hinführt. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr bald nachkommt. Seid ihr auch okay, Nachtschwimmer? He's alright, alright, alright. Also ich bin okay, der Schuhverkäufer okay. Kann mich hier gar nicht bremsen oder eindämmen, auch wenn der Stromlamm leckt hier. Unendliche Weiten, endloses Warten. Das Weinen hat ein Ende. Yeah. Jetzt ist Action angesagt. Okay, cool, pass auf. Wow, das geht hier voll ab. Volle Dröhnung. Action. Hallo, Nachtschwärmer. Und jetzt volles Programm Genuss. Erfrischend. Action. Super. Are you ready? lassen die Sau raus. Hier geht's ins närrische Wochenende. Hallo Kelly. Einen fröhlichen Valentinstag. Kelly, das ist erst übermorgen. Apropos, mal schauen, wie es da aussieht, valentinsmäßig bei meinem Freund. Ich liebe dich, Ja. Zudeck, ich weiß, dass du ungeduldig deinem Valentinstag-Sex entgegenfieberst. Also hier ist der Plan. Ich kann dich reinschieben zwischen dem Spiel Bulls gegen Pistons und der Schwarzwaldklinik. Da sind ja mindestens 4 oder 5 Werbespots dazwischen. Machen wir es denn zweimal? Eine freche Klappe ist eine einsame Klappe. Komm jetzt raus und sag mir, dass du mich liebst. Also sagst du es mir oder nicht? Also gut, Peck, ich werde es dir sagen. Aber bevor ich es dir sage, möchte ich dir sagen, dass ich dich dafür hasse. Ich möchte es nicht tun. Es macht mich unglücklich. Mit Charlie 2000 hier ins närrische Wochenende. Wir hören uns wieder kommenden Freitag. Und da werde ich mich vielleicht dieses Schuhverkäufers entledigen, oder er, wa? Seit es die Menschen gibt, gehören Weiber und Schuhe zusammen. Ja. Alkohol und Feuerwaffen. Ja, sicher, wir Männer des Fußes haben ein kleines PR-Problem. Einmal Schuhe, immer Schuhe. Ach, der bringt mich an den Rand. An den Rand des Ruins. So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Damen und Herren, wir haben Gäste aus der Steiermark hier. Machen wir eine Stimme. Langsam findet uns sein End. Und die Nord in